Wir gehen im Moment davon aus, dass die Zahl derer, die von Sizilien hier in die Capitanata deportiert worden sind, sich so auf 15.000 bis 20.000 Menschen belaufen dürfte. Wenn Sie aber berücksichtigen, dass im nordalpinen Reichsgebiet Städte mit 10.000 Einwohnern zu den damaligen Großstädten zählten, dann macht das schon klar, dass das hier nicht vernachlässigbare kleinere Gruppen sind, sondern dass es hier wirklich um Deportationen in großem Umfang gegangen ist. Professor Michael Matthäus, Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom, erklärt, dass Stauferkaiser Friedrich II. Diese Muslime von Sizilien nach Apulien umsiedeln ließ. Sie sollten sich in der Provinz Capitanata niederlassen. Sie mussten aber in keiner Weise, erklärt der Historiker, ihrem Glauben abschwören, sondern lebten friedlich mit den Christen zusammen. Und wir interessieren uns für dieses Zusammenleben zwischen Christen auf der einen Seite und muslimisch-arabischer Bevölkerung auf der anderen Seite. Matthäus und seine Mitarbeiter fanden aufgrund historischer Quellen heraus, dass der Stauferkaiser in den 20er Jahren des 13. Jahrhunderts in Apulien eine für das damalige Europa einmalige Realität schuf. Nachdem die Normannen Sizilien von den Arabern zurückerobert hatten, blieb ein großer Teil der muslimischen Bevölkerung auf der Insel zurück. Die neuen Herrscher profitierten damals von der hochentwickelten Kultur der Muslime. In dieser Phase kam es zum Beispiel zu einer arabisch-normannischen Symbiose in der Kunst und Architektur. Doch spätestens nach dem Tod des Normannenkönigs Wilhelm II. Im Jahr 1189 zerbrach das friedliche Nebeneinander von Christen und Muslimen. Jetzt wurden Moscheen zerstört und in Kirchen umgewandelt. Der größte Teil der muslimischen Elite wanderte aus. Andere Muslime zogen sich in die Gebirge auf der Insel zurück, wo sie Ibn Abbad zum letzten Emir von Sizilien ausriefen und ihre Herrschaft über Sizilien zurückerobern wollten. Die Nachfolge des Normannenkönigs Wilhelm II. Hatte inzwischen der Stauferkaiser Heinrich IV. Angetreten, der mit Wilhelms Tochter Konstanze verheiratet war. Ihr gemeinsamer Sohn, Stauferkaiser Friedrich II., war es dann, der das Problem mit den Muslimen dadurch löste, indem er den größten Teil der noch verbliebenen muslimischen Bevölkerung auf der Insel zwischen 1224 und 1239 auf das Festland nach Apulien umsiedeln ließ. Im apulischen Lucera zum Beispiel errichtete er mit Muslimen eine militärisch organisierte Kolonie, der er sogar eine gewisse Autonomie gewährte. Der Kaiser selbst umgab sich mit einer muslimischen Leibwache. Die muslimische Enklave in Süditalien existierte bis zum Ende der Stauferherrschaft. Im Zusammenhang mit ihrem Forschungsprojekt machten Michael Matthäus und Kollegen von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, die mit geophysischen Erdbeobachtungsgeräten die Capitanata aus der Luft erforschten, eine Entdeckung. Sie fanden einen Siedlungsort und Bischofssitz, dessen Existenz bisher nur aus Dokumenten bekannt war. Wir haben uns dann vor allen Dingen für einen Siedlungsort interessiert in den letzten beiden Jahren, namens Tertiveri, von dem wir unterdessen wissen, dass es sich um eine kleine christliche Bischofsstadt handelte. Und wir wissen aus den Schriftquellen, dass dieses Tertiveri im 13. Jahrhundert als Lehen an einen der muslimischen Häuptlinge, Abd al-Aziz, gelangt ist, der dort mit den arabischen Mitbewohnern siedelte. Eine historische und religionsgeschichtliche Konstellation, die eine Reihe von Fragen aufwirft, die das Deutsche Historische Institut in Rom untersuchen will. Es geht um Aspekte der Akkulturation und des Kulturtransfers zwischen Muslimen und Christen im christlichen Europa unter der Schirmherrschaft eines Kaisers, der zu seiner Zeit wegen der Ansiedlung von Muslimen in Apulien auch der Sultan von Lucera genannt wurde. Das Beispiel Lucera und Capitanata macht deutlich, dass Friedrich II. Nicht nur auf Sizilien, sondern vor allem in Apulien Muslimen Freiheiten einräumte, die für einen christlichen Herrscher seiner Zeit ungewöhnlich waren. Eine der eindrucksvollsten historischen Quellen, die direkt auf das Zusammenleben von Moslems und Christen in der Capitanata zu sprechen kommt, stammt aus der Feder des arabischen Gelehrten Ibn Wasil, der sich in den 60er Jahren des 13. Jahrhunderts am Hofe König Manfreds, des Sohns von Friedrich II., aufhielt. Ibn Wasil berichtet zum Beispiel davon, dass seine Glaubensbrüder sich offen zum Islam bekennen und ihre Freitagsgottesdienste abhalten konnten. Professor Matthäus nennt dieses Zusammenleben von Christen und Muslimen im Süden Italiens einen kulturellen Schmelztiegel, aber er warnt auch davor, diese Epoche als eine multireligiöse Idylle zu bezeichnen. Aber auch das Ende dieser Besiedlung der muslimischen Araber in der Capitanata warnt davor, hier zu stark das Ganze aus idyllischem Blickwinkel zu sehen. Denn um 1300 beschließt Karl II. Von Anjou, dieser Bevölkerung ein Ende zu setzen. Sie werden gewaltsam vertrieben, beziehungsweise werden dann zu Konversionen gezwungen. Nach dem Tod Friedrich II. War die Staufherrschaft Mitte des 13. Jahrhunderts zusammengebrochen. Sieger waren nun die Anjou. Die Herrschaft im Süden Italiens hatte nun mit Unterstützung des Papstes einen Sohn des französischen Königs Ludwig VIII. Übernommen, dessen Nachfahre Karl II. Von Anjou, Lucerna und andere muslimische Siedlungen endgültig zerstören ließ.